Wir haben 22.09 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Und wir haben wieder Gewinnspiele ohne Ende und Extrapreise. Heute haben wir zum Beispiel jede Menge Karten für die Radio Regenbogen Feten zu verlosen. Haha! Dann haben wir wieder unser Internet-Gewinnspiel. Oder die Internet-Gewinnspiele, besser gesagt. Habt ihr schon reingeguckt? Ganz neu alles. Über 100 Al Bundy-Bilder zum Beispiel drin. Al Bundy-Desktop-Themen. MIDIs zum Downloaden. Und dann haben wir No Man. Kennt ihr den No Man Club von Al? Al, was ist das wieder? No Man ist nicht Kalifornien, da kommst du nicht einfach rein. Ja, das wissen wir, Al. Unsere Ansprüche müssen hoch sein. Und wenn ein Mann nicht 5 Episoden von Dr. Quinn, einer Ärztin aus Leidenschaft, aushält, dann ist er nicht stark genug für einen No Man. Ja, wir wollen mal die Schrank nicht so hoch anlegen, Al. Jeder kann sich einen anmelden bei No Man. Und jeder 20. bekommt ein original No Man T-Shirt. Aber nur der sich im No Man Club anmeldet. Und das alles unter www.charlie2000.de. Und Charlie mit Y, bitte. Das war jetzt ganz neu. Pfui heißt das. Unendliche Weiten. Endloses Warten. Das Weinen hat ein Ende. Jetzt ist Action angesagt. Okay, cool. Pass auf. Wow, es geht ja voll ab. Countdown läuft. Volle Dröhnung. Action. Und jetzt volles Programmgenuss. Ganz neu Nachschwimmer, Dr. Böhm heißt Interpret Pornostar. So, jetzt sind wir langsam komplett. Kelly! Blondie Kelly. Hast du die Bluse gesehen, mit der ich mich immer bewerbe? Welche Farbe hat sie denn? Sie ist durchsichtig. Oh, vielleicht kann ich sie deshalb nicht finden. Das ist deine Schwester Bad Bunny. Tja, man ist nie zu blond zum Dazulernen. Herrliche Lust auf Ekstase, Freitag bei. An administration and how I remember radio. Music 93. We built this city. Have an earthquake a few. Hello! Oh, ein super Wilson! Abgedrehte Abenteuer! Vorzüglich! Und ihr seid mittendrin! Wunderschön! Das totale Powerprogramm nur für euch! Zum Schlafen gehen, schlagen wir richtig zu. Knallharte Action. Immer freitags. Der Action-Freitag. Ab 22 Uhr pausenlos. Adrenalin pur. Ganz neu, Alpha Prime, Get On Up. Unser Gewinnspiel steht kurz bevor nach Tremor. Und sind wir gleich komplett. Wo ist Bad Bunny? Nee, er nennt sich jetzt Kelly, er nennt sich jetzt wie? Großmeister B, gell? Oder wie heißt das? Nein, ich glaube, es heißt Bettnesser B. Wir haben gleich 22.54 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Vielleicht ein paar Worte zur Internet. Stinkt natürlich allen immer, die kein Internet haben. Aber da wird es Zeit. Ihr könnt Newsletter abonnieren zum Beispiel. Legt eure Adresse ab, dann bekommt ihr immer die Newsletter gleich zugemailt. Eine Linkpage ist auch eingerichtet. Musikwünsche, die habe ich heute schon, und Grüße könnt ihr auch abgeben, immer für nächste Woche. Alles das per Internet jetzt gerade, ja. Die geben wir nachher noch bekannt. Und was könnt ihr noch? Wie gesagt, bei NoMem, beim L NoMems Club beitreten. Ich habe schon so ein T-Shirt, ja. Ganz groß steht auf NoMem. Da könnt ihr Domänen einrichten. Bei Charlie Online, die kosten im Monat nur 5 Mark. Habt ihr einen eigenen www-Namen? Und dann sind beispielsweise über 100 Al Bundy-Bilder jetzt drin. Kelly auch 120 Stück. Von allen Seiten. Viel besser als Pamela Anderson jetzt im neuen Playboy. Also nachher schon mal dranbleiben. Jetzt kommt gleich Aktuelles, aber ich bin nachher gleich wieder da und wir haben einiges zu verlosen. Wie gesagt, viele Reiter Regenbogenfäden mit oder ohne Pappnase. Mehrere Karten hier. Was haben wir schon groß zu verlieren, frage ich euch Leute. Also Leute, nicht umschalten. Auf geht's, Max. Man hat mich gebeten, Sie zu warten. Monster Party! Holen Sie sich die Gänsehaut vom Meister des Grauens persönlich. Der ultimative Horrortrip. Da bin ich wieder, Nachtschwärmer. Party Time. Hey, was Neues? Ecke. Hallo Blondies. Und hallo Kelly. Ha, Kelly ist ja mein absoluter Liebling. Und die Überblondine, oder Kelly? Das ist nicht bewiesen. Doch, du hast es längst bewiesen. So, na schau mal, Blondie geht zum Friseur. Dann sitzt sie so da und erklärt dem Friseur, wie sie die Frisur haben möchte. Hat aber einen Walkman-Kopfhörer auf. Da sagt dieser Friseur, aber der Kopfhörer bleibt auf, der darf nicht runter. Gucken Sie, dass Sie es so machen. Okay, der Friseur willigt ein. Und währenddessen er da an den Haaren rummacht, schläft die Blondine ein. Da denkt er, na gut, die ist jetzt eingeschlafen, jetzt nehme ich den Kopfhörer trotzdem runter. Nimmt den Kopfhörer ab und die fällt runter vom Stuhl und liegt auf dem Boden. Der Friseur, ach oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Geht runter, nimmt den Kopfhörer und hört mal rein. Und dann hört er, einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Das ist wieder zu hart. Einatmen, ausatmen. Das ist wieder zu viel nach Schwimmen, ha? Die geballte Ladung für Leute mit Power. Was für eine Dröhnung. Das trifft natürlich alles nur auf Kelly zu. Kelly, gell? Das hast du auch schon gemacht, oder? Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Energy, 23.19 Uhr. So, ja. Hab wieder mächtig Staub aufgewirbelt, die Geschichte mit dem Friseur hier. Bei den Blondinen. Nachschwimmer, auf geht's! So, wer das weiß, wie das Original, die Originalgruppe heißt, eintragen im 8. Guestbuch unter www.charlie2000.de. Internet. Dieser Welt. Und die Seite ist ganz neu seit letzter Woche, Nachtschwärmer. Viel schnellerer Chat. Linkpage. Man kann seine eigene Homepage mit einem Link auf meiner eintragen. Neues Design, Musikwünsche. Dann Al Bundy, komplett Biografien von seinen Stammtischfreunden oder No-Mem. Kann sich selber als No-Mem-Mitglied anmelden. Newsletter kann man sich eintragen lassen. Spitzenmäßig.